Wien 2, Lilienbrunngasse 9. Wohnung von Otto und Elsa Böhm. Otto und Elsa Böhm waren meine Großeltern väterlicherseits. Otto kam aus Prag, wo er 1886 geboren wurde. Elsa ist 1893 in Wien auf die Welt gekommen. Sie haben 1918, kurz vor Kriegsende, in Prag geheiratet und haben sich danach in Wien niedergelassen, wo Otto als Kaufmann, Galanteriewaren, 1. Bezirk, Salzgries 18, tätig war. In kurzer Zeit kamen ihre zwei Kinder, Julie und Leopold, mein Vater, die nach Ottos Eltern benannt wurden, zur Welt. Kurz nach dem Anschluss sind die Kinder geflüchtet, Julie nach England und mein Vater nach Palästina. Otto und Elsa ist es allerdings nicht gelungen, aus Wien zu fliehen. 1941 wurden sie nach Osten deportiert. Die letzte Nachricht, die mein Vater von seinen Eltern bekommen hat, war ein Brief aus Kielce. Wo und wie sie genau umgekommen sind, konnten wir leider bis zuletzt nicht eruieren. Sandra Bergson.